Funkkolleg Musikgeschichte, 18. Kollegstunde, italienische Oper zwischen Rossini und Verdi, Autor Professor Dr. Norbert Miller. Der Orchesteraufschwung, federnd im Rhythmus, insistierend auf den Motivwiederholungen, die Vorwärtsbewegung ganz dem Anwachsen der Lautstärke übertragend, ehe sich dieses Crescendo in festlich lärmenden Formen auflöst, schloss am 6. Februar 1813 im Teatro La Fenice zu Venedig die Ouvertüre zur neuen Opera Seria eines jungen Komponisten namens Gioacchino Rossini wie mit einer Folge nachdrücklicher Ausrufezeichen ab. Ein Melodrama eroico. Wir würden sagen, eine romantische Oper aus dem ritterlichen Mittelalter, im Gegensatz zum üblichen der antiken Mythologie oder Geschichte entnommenen Themenbereich der hohen ernsten Oper. Ein Melodrama eroico nannte der Untertitel den Tancredi, Rossinis erstes bedeutendes Auftragswerk für Venedig, das nach anfänglichem Zaudern des Publikums seinen frühen Weltruhm begründete. 21 Jahre war der aus Pesaro in den venezianischen Marken stammende, in Bologna beim legendären Padre Martini in Kontrapunkt ausgebildete Maestro alt, als sein Stern kometenhaft am Opernhimmel aufstieg. Man verglich ihn nicht nur mit den größten Komponisten, mit Mozart oder Domenico Cimarosa, sondern sah in ihm einen zweiten Napoleon, einen Weltherrscher der Musik. Das Außergewöhnliche seiner Begabung und das Neue an seiner melodischen Erfindungskraft war für jeden Kenner und Liebhaber der Zeit schon in diesem ersten ehrgeizigen Versuch voll erkennbar. Rossini selbst hat in der langen Reihe seiner Opere Serie, und auf diesen beruhte sein europäisches Ansehen mehr als auf den heute vor allem lebendig gebliebenen komischen Opern wie der Italienerin in Algier oder dem Barbier von Sevilla, seine Auffassung vom Musiktheater weiterentwickelt, aber im Rahmen, den er sich in Tancredi vorgegeben hatte. Zu den Eigentümlichkeiten seiner Musik, die als Neuerungen der Gattung empfunden wurden, gehörte vor allem das bewusste Spannungsverhältnis zwischen einfacher Kantilene und virtuoser Kunstentfaltung der Koloratur in den Gesangspartien, eine ungewöhnlich variantenreiche Behandlung der Harmonie und des Rhythmus in den frei nach den szenischen Gegebenheiten entworfenen Ensemblenummern und schließlich die Farbigkeit seiner Instrumentation. Das eingangs gehörte Orchester-Crescendo wurde für ein Jahrzehnt so etwas wie Rossinis Signatur. Bleiben wir einen Augenblick bei dem Beispiel. Das Vorspiel zu einer Oper mit einem sich steigernden, auf einen Höhepunkt zustrebenden Allegro zu beenden, hatte zunächst praktische Gründe. Das Publikum sollte seine Plätze einnehmen, die Konversation sollte aufhören, um Aufmerksamkeit für die Vorstellung zu wecken. Die Ausrichtung der Komposition am Haydnschen Sonatensatz ohne Durchführung bei den unmittelbar Rossini vorausgehenden Komponisten hatte für die Nobilitierung der Ouvertüre wenig gebracht. Rossini machte aus ihr ein Bravourstück für das Orchester, das sich selbst im Konzertsaal zu behaupten vermochte. Er überraschte durch ungewöhnlich kolorierte melodische Einfälle und riss das Publikum in den Taumel seiner schnellen Tempi hinein, dass es dann unversehens auch die dynamischen und harmonischen Kapricen mit dem Ohr aufnehmen konnte. Die Mannheimer Schule hatte ihm für seine Crescendi das Vorbild gegeben. Hatten dort im 18. Jahrhundert die Komponisten für das berühmte Orchester symphonische Werke geschaffen, die in ihrer Behandlung der Dynamik das Können des Ensembles vorzeigten und zugleich die Zuhörer in die Welt der empfindsamen Musik verlockten, so nutzte Rossini die gleiche Entfaltung der Virtuosität als musikalisches Äquivalent zur dramatischen Spannung. So wird in der Tancredi-Ouvertüre ein simples, punktiertes Motiv wie ein neues Thema eingeführt, das sich bei näherem Umgang als vereinfachte Variante des Seitenthemas erweist. Getragen wird es von den Holzbläsern, zuerst von Flöten und Klarinetten, zu denen rasch die Oboe hinzukommt. Der aparte Klang wird unterstützt von den langgezogenen, wie liegenden Klängen der Hörner, gegen die sich vibrierend die atemlosen Tonwiederholungen in den beiden sul Ponticello gespielten Violinstimmen abheben. Rossinis Raffinement besteht in der Klangfarbe, in der Disposition der Einsätze, vor allem aber in der Spannung des Rhythmus auf das immer weiter hinausgeschobene Ende. Das Motivmaterial ist, ganz anders als bei den Mannheimern, für sich unbedeutend. Es wird ganz in seine rhythmische Funktion aufgelöst, wird ganz zur Welle der Bewegung, zum taumelnden Vorwärtsdrängen. Rossini sah darin mehr als eine beliebig einsetzbare Maschinerie, wie ihm das spätere Kritiker vorgeworfen haben. Für ihn drückte das Crescendo die Verwirrung der Welt aus, das hastige Streben nach unerreichbaren Lösungen, die hektische Antwort auf den Stupore, auf das fassungslose Staunen vor dem Einbruch des Schicksals. Deshalb beschränkt er das Crescendo nicht auf die Ouvertüren, zu deren Grundbestand es freilich immer gehört, sondern wendet es in den Strette, den sehr schnellen Schlusssätzen einer Szene oder eines ganzen Aktfinales, auf die Bühnendramaturgie an. Lässt sich sagen, dass dieses Stück Rossinis Ruhm begründete. Für ein Jahrhundert war die Tanti Palpiti die am häufigsten gesungene, paraphrasierte und parodierte Melodie des Komponisten. In der Anlage der Szene, Nummer 3, Recitative e Cavatina, bildet die graziöse Weise den Schluss eines vierteiligen Ganzen. Ein selbstvergessenes Pastorale im Orchester malt die bukolische Uferlandschaft, in die Tancredi bei seiner heimlichen Rückkehr aus der Verbannung gerät. Sein Monolog wird als gesteigertes, vom Orchester akkompaniertes Rezitativ behandelt, um so einzelne Ausrufe melodisch unterstreichen zu können. Dafür hat Rossini den Anfang der eigentlichen Arie, das Moderato, beginnend bei «Tu che accendi questo cuore», wie eine emphatische Fortführung des Rezitativs behandelt, sodass der Anfang des gewöhnlich schnelleren zweiten Teils, der sogenannten Cavaletta, wie die eigentliche Arie wirkt. Unverkennbar klingt die Tanti Palpiti an Cherubinos Romanze in Mozarts Figaro an. Dieses Anfangsthema besteht aus zwei einander antwortenden Viertaktphrasen, A, eingestrichenes A, die der Arie den einfachen Liedcharakter und den harmonischen Rhythmus vorgeben. Der zweite melodische Gedanke ist aus dem gleichen Rhythmus gewonnen. Dabei gelingt dem jungen Rossini eine zauberhafte Deutung des verlegenen Reimzwangs seines Librettisten Gaetano Rossi. Der hatte Tancredis sehnsüchtigen Gedanken nach der Wiederbegegnung mit der Geliebten unmanierlich so umgekehrt, dass Tancredi über ihre Freude erst nachdenkt. Miri vedrai, ti rivedrò, ehe er von sich spricht. Rossini deutet dies als Verwirrung, fügt die Wendungen zu einer melodischen Formel zusammen, um dann das Stutzen durch die Wiederholung des ersten Motivs im Orchester, Oboe und Klarinette, hörbar zu machen. Die Zeitgenossen fanden gerade diese Wendung unwiderstehlich. Unmerklich erweitert sich das zweite Thema zur Episode, ehe Tancredi zu einem prächtiger ausgeformten Teil A zurückkehrt. Eine neue Episode C, die aber auf ein Motiv von B zurückgreift und eine Stretta, wachsen dann zu einer Spannungseinheit zusammen, die dem formalen Epilog zugleich die Einlösung der Spannung überträgt. Vieles vom Geist des 18. Jahrhunderts ist in diese Behandlung der Arie übergegangen. Kein Wunder, dass die Italiener das neue Phänomen als Wiederherstellung der Zeit Domenico Cimarosas bejubelten. Der Beginn des ersten Finales hält einen Augenblick fassungslosen Staunens fest. Eine Nachricht, die allen Akteuren die unschuldige Heldin als Verräterin erscheinen lässt, bringt den Bühnenvorgang zum Stehen. Aus dem abgebrochenen Stammeln der Betroffenen formt sich das thematische Material für ein mehrstimmiges, gelegentlich von Choreinwürfen durchbrochenes Ensemble, das die widerstreitenden Reaktionen auf das Ereignis, die unterschiedliche Verzweiflung der Liebenden, die gewissermaßen öffentliche Erregung des Vaters und des Verlobten, den Schrecken der Beistehenden, als einen durch die Musik festgehaltenen Moment beschreibt. Das sehr gleichmäßig gebaute Andante Sostenuto gewinnt seine innere Dynamik durch eine taktweise fortschreitende, chromatisch ansteigende Sequenz, die sich dann in einer gemeinsamen melodischen Geste der Liebenden löst und durch die Fortspinnungstechnik, die wie im Schluss von Die Tanti Palpiti, die Kaskade engster Motivwiederholungen zum Höhepunkt des musikalischen Vorgangs macht. Wieder ein Epilog in formaler Hinsicht, der als das thematische Ziel der gesamten Nummer zu gelten hat. Rossini hat den Formtyp des Concertato, des konzertierend und außerhalb des Handlungsvorgangs gesungenen Ensembles, nicht erfunden. Seine Anfänge liegen mit Sicherheit in den empfindsamen, auskomponierten Fermaten, mit denen die spätere Opera Buffa des 18. Jahrhunderts die rasche Bewegung eines Finales unterbrach. Wie die anderen charakteristischen Merkmale, die erwähnte zweiteilige Arie, bestehend aus Cavatina und Cabaletta, das dreiteilig gegliederte Duett, die stärkere Einbindung von Chor und Orchester, wurde auch das Concertato um 1800 aus der Buffa in die Seria übernommen und unter diesem Vorzeichen weiter ausgebildet. Bis dahin hatte die ernste Oper unter einer in Italien starr bewahrten Barocktradition gelitten, die der Musik auf der Bühne nur die lange Folge dreiteiliger Da Capo-Arien zugestanden hatte, mit wenigen mehrstimmigen oder Chornummern zur festlichen Unterstreichung des Aktendes. Die Seria musste für sich gewinnen, was im leichten Genre der musikalischen Komödie lange selbstverständlich war: die freie, vom Vorgang allein abhängige Gliederung der Musik in Chöre, Arien, Duette und größere Ensembles. Rossinis Verdienst war es, diese Übertragung bewusst und konsequent zu Ende geführt zu haben. Mehr noch, Europa von den Möglichkeiten einer solchen Ausweitung des Formenrepertoires überzeugt zu haben. Er hebt bereits in Tancredi die Grenzen zwischen ernster und heiterer Musik grundsätzlich auf. Musik spricht Empfindungen und Leidenschaften, Tragik und Komik mit der gleichen Natürlichkeit aus. Mehr als ein Zufall ist es deshalb, wenn Rossini im Tancredi die Ouvertüre oder ein anderes Musikstück unverändert aus einer Buffa in eine ernste Oper übernimmt. Oh. Der Ausschnitt aus dem ersten Finale von Vincenzo Bellinis vorletzter Oper Beatrice di Tenda, uraufgeführt am 16. März 1833, gleichfalls am Teatro Fenice in Venedig, zeigt, wie weit sich in 20 Jahren die italienische Serie verändert hat, ohne am Formenbestand prinzipiell zu rütteln. Noch 1898 schrieb Giuseppe Verdi bewundernd: Vi sono melodie lunghe, lunghe, lunghe, come nessuno ha fatto prima di lui. Das sind lange, lange, lange Kantilenen, wie sie vor ihm keiner geschrieben hat. Und in Richard Wagners unendlicher Melodie als Grundprinzip des Tristan mag, wie Karl Dahlhaus angedeutet hat, etwas von der jugendlichen Bellini-Begeisterung des angehenden Komponisten nachklingen. Musikalisch entstammte der aus Catania gebürtige Bellini der neapolitanischen Schule. Die vollkommene Gesangslinie, die er in den Werken Pergolesis, Jomellis oder Traetas studiert hatte, beherrschte zeitlebens wie eine Vision sein Musikdenken. Aber zugleich war der mondäne, vom Weltschmerz umwitterte Erfolgskomponist sich der inneren Nähe zur europäischen Romantik bewusst. Goethes Werther und Childe Harold als dämonische Rollenfigur Lord Byrons stehen hinter der traumverhangenen Melancholie seiner frühen Opern. Er war früh berühmt und er war früh der Liebling der vornehmen Welt in Mailand wie in Paris. So konnte er die knappe Folge seiner Bühnenwerke zwischen Il Parata 1827 und I Puritani Paris 1835 vergleichsweise in Muße schreiben. Ein Herr von Welt, der sich der Kunst widmete und der in Felice Romani einen kongenialen und gleichgestimmten Librettisten hatte. Wie kein anderer Komponist seiner Zeit, Rossini nicht ausgenommen, konnte Vincenzo Bellini seine Idee der vollständigen Verwandlung eines Handlungsvorgangs in Musik auf der Bühne verwirklichen. Fast ohne Konzessionen an den allmächtigen Opernbetrieb. Denn die Konzessionen an die Virtuosität seiner Primadonnen und Sänger, er schrieb nur für die Größten seiner Zeit, waren für ihn keine Konzessionen, sondern Herausforderungen des melodischen Genius. Er war bestrebt, jeden dramatischen Konflikt und jedes Bild des Schauerlichen, alle übersteigerten Leidenschaften und alle Stimmungswerte in die langgesponnenen Linien seiner Melodie Lunge einzubinden. Nichts durfte es in seiner Welt geben, das nicht in Wohllaut sich aussprechen konnte. Der Wahnsinn, das nächtige Entsetzen, die Angst und die körperliche Pein. Jeder Anlass fand vollkommenen Ausdruck in den Arien, Zwiegesängen und makellos gearbeiteten Gruppentableau. Das Quintett mit Chor aus Beatrice di Tenda steht hier für seine Behandlung des Ensemblesatzes, der in aller handwerklichen Perfektion strikt dem einlinigen Prinzip der Kantilene unterworfen wird. Ein Überraschungsaugenblick, der die Heroine unschuldig vor den Schuldigen als Verräterin dastehen lässt. Widerstreitende Regungen werden nicht, wie bei Rossini, in gegenläufigen Melodiecharakteren eingefangen, sondern der einen beherrschenden Stimmung ekstatischer Ruhe in der Verzweiflung untergeordnet. Beatrice beherrscht das musikalische Geschehen. Strukturell ist das große Quintett nichts anderes als eine von zwei Stimmen in Oktaven gesungene Arie mit einem kunstvoll durchbrochenen vokalen Begleitsatz. Das Raffinement der rhythmischen Divergenzen, in denen sich die Affektunterschiede manifestieren, ist dabei von kaum geringerer Bedeutung als der melodische Schwung der Oberstimme. Die Form besteht aus einer einfachen Aneinanderreihung symmetrischer Vier- oder Acht-Taktgruppen, die Richard Wagner als Quadratur der konventionellen Tonsatzkonstruktion verspottete. Mit den einfachsten Mitteln aber erzielt Bellini eine Kontinuität, die über die Zäsuren hinwegträgt. Zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt wechselt er vom Einviertel zum Dreiviertelauftakt, sodass ein Effekt des Weiterdrängens entsteht. Und in den dritten Abschnitt sind einzelne Motive und eine ganze Phrase des zweiten interpoliert, sodass die Vermittlung zwischen den Teilen unmittelbar sinnfällig wird. Auch die Concertati sind bei Bellini nicht anders als die Arien Melodie Lunge, Lunge, Lunge. Zwei Arien der Rivalen Bellini und Donizetti repräsentieren gemeinsam die Spannweite der Form um 1830. Das nachfolgende Arioso der Beatrice steht am Anfang des ersten Finales. Es ist eine Preghiera, eine kurze feierliche Anrufung, hier eine verzweifelte Bitte der Heldin um Schutz an ihren verstorbenen Gatten. Schon Rossini hatte diesen Arientyp dadurch ausgezeichnet, dass er die Stimmungshöhe und Stimmungsdichte von Koloraturen freihielt, um so die Intensität des Flehens ganz aus der Melodieführung zu gewinnen. Bellini hat in seiner Preghiera «Dese mi amasti un giorno» eine seiner vollkommensten Melodien geschrieben. Auf engem Raum würdigt er Arie wie «Ah, non credei a mirarti» aus La Sonnambula oder «Casta diva» aus Norma, die im 19. Jahrhundert und vielleicht heute wieder das Publikum in Rauschzustände versetzen konnten. Der Eindruck unendlich strömender Melodik, in der kein Gedanke sich einfach wiederholt, ohne dass aber über dem Fortschreiten die Einheit der Empfindung gefährdet würde, hängt hier an der kaum merklichen Irregularität der Gesangslinie. Während die Anfangsphrase aus zwei genau parallelen Viertaktgruppen besteht, wird die anschließende Phrase durch eine die Kadenz hinauszögernde Harmonik auf 11 Takte gedehnt. Das trägt den Weherufen Beatrices, ihrer unruhigen Suche nach Hilfe, formal Rechnung. Das dritte Teilstück von Ecaro Assai stellt regelmäßig gebildete, aber auf je 8 Takte erweiterte Melodiebögen korrespondierend gegeneinander. In den beiden abschließenden Viertaktgruppen kommt die Kantilene formal zur Ruhe, obwohl gerade hier die Verzweiflung in der Unregelmäßigkeit der Tonrepetitionen und in dem ersterbenden chromatischen Abwärtsgang der Schlusswendung jede Beruhigung verweigert. Ganz anders die Scena ed Aria in ihrer voll ausgebildeten Gestalt. Die Aria Finale war um 1830 die an den italienischen Theatern bevorzugte Gestaltung eines Opernschlusses. Sie gab der teuer bezahlten Primadonna Gelegenheit, ihre dramatische und sängerische Einzigartigkeit vor dem jubelnden Publikum zu demonstrieren, oft ohne Rücksicht auf die Bühnenwahrscheinlichkeit. So bestand Henriette Méric Lalande bei der Premiere von Donizettis Lucrezia Borgia 1833 darauf, über dem Leichnam ihres Sohnes eine reich kolorierte Finalkabaletta zu exekutieren. In Roberto d'Evreux am 29. Oktober 1837 im Teatro San Carlo uraufgeführt, hat Donizetti die Grundform der Arie mit Kabaletta zu einer weit ausladenden Szene umgestaltet, in der die Königin Elisabeth von England nach der Hinrichtung ihres Geliebten Roberto d'Evreux auf den Thron verzichtet. Äußere und innere Umstände erzwingen die Aria Finale. Schon Rossini hatte in späteren Opern den Übergang von der Cavatine zum rascheren Tempo der Cabaletta durch einen rezitativischen Handlungseinschub getrennt, ein Mezzo Tempo, das den Umschwung der Stimmung zu motivieren hatte. Donizetti sprengt hier die Klammer zwischen den beiden Teilen der Aria ganz. Zwischen die lange, in immer tiefere Verzweiflung führende Kantilene der Klage »Vive ingrato a lei da canto« und dem Einsatz des Maestoso »Quel sangue versato« sind die Nachricht von der Hinrichtung, die Unterwerfung der Rivalin, die Auflösung des Geheimnisses und der Triumph von Nottinghams Rache zusammengedrängt. Die Primadonna singt gewissermaßen zwei Arien in einer Szene. Der von den anderen Solisten und vom Chor mitgetragene Schluss, zweistrophig wie die meisten Kabalette Donizettis, jede Strophe dramaturgisch begründet, ganz auf emphatische Übergipfelung des Ausdrucks gestellt, der Leidenschaftsausbruch durch keine der üblichen Koloraturen entlastet, ist der Höhepunkt einer insgesamt fast 20 Minuten dauernden Szene. Sie wird hier nur im Ausschnitt vorgestellt. Wir hören die zweite Strophe aus der Cabaletta der Elisabetta, den Schluss von Gaetano Donizettis Roberto d'Evreux. Gaetano Donizetti, 1797 in Bergamo geboren, hat von seinem dort ansässigen Lehrer, dem erfolgreichen Opernkomponisten Simon Mayr, zweierlei gelernt. Eine solide, an der Wiener Klassik geschulte Satztechnik und die für den Opernbetrieb wichtige Beweglichkeit, sich den Umständen rasch anzupassen. Seine 70 Opern sind in einer heute fast unvorstellbaren Hektik geschrieben und einstudiert worden, oft 3 oder 4 Opern pro Jahr. Zugleich aber hielt der literarisch versierte Bühnenpraktiker an seiner Idee eines romantischen Musiktheaters der starken Leidenschaft und der außergewöhnlichen Situation unbeirrbar fest. Victor Hugos blutrünstige Dramen bestätigen den Komponisten in seiner Tendenz. Roher im Zugriff, wenig bekümmert um Rang oder Herkunft eines melodischen Einfalls und kein Freund lyrischer Stimmungen, strebte Donizetti nach spontanen, schlagenden Wirkungen, die Vincenzo Bellini für seine Musik abgelehnt hätte. Deshalb ist Donizetti vor allem für die szenische Neubegründung des Formenrepertoires wichtig, weniger für die vollkommene Durchbildung der Kantilene. Er hat entschlossen, die zweiteilige Arie zu einer in sich vielschichtigen Szene erweitert. Er hat den Gegensatz zwischen dem latent gespannten Concertato und dem oft beinahe hysterischen Ausbruch der Stretta für sein Drama der Kontraste ausgenutzt. Er hat vor allem dem Duett seine szenisch zwingende, dreiteilige Gestalt gegeben. Die erste Begegnung zwischen Roberto und Elisabetta setzt mit einem stürmischen Moment der Liebe ein, auf dem sich dann zwischen wiederbeschworener Erinnerung und darin gewecktem Argwohn die flüchtige Idylle in schwärmerischem Romanzenton ausbreitet. In der gleichen Funktion, wie wir das aus Verdis frühen und mittleren Opern kennen, zum Beispiel dem Troubadour. Ein falsches Wort lässt dann dramaturgisch und musikalisch die Szene umschlagen. Kein Werben und Flehen beschwichtigt mehr den ausbrechenden Hass der Königin. Donizetti hat die reißerische, auf dem Höhepunkt auch vor dem Gassenhauer nicht zurückschreckende Stretta mit ihren immer neuen melodischen Überraschungen im einmal gewählten Rhythmus von Anfang an in ihrer Wirkung kalkuliert. Nur wenn man sich des Effekts ganz sicher sein kann, sind die Abbrüche zwischen den Teilen, sind die gestisch herausgehobenen Dialogfetzen einfügbar, ohne das Werk als Ganzes zu gefährden. Unser Ausschnitt beschränkt sich auf das Vivace und gibt ihm nur den knappen, von der Königin erzwungenen Widerruf Robertos voraus. Oh, Das lange Wirken Giuseppe Verdis für die Bühne, das im Zeichen Donizettis begann und in der souveränen Auseinandersetzung mit Richard Wagner endete, stand bis an die Schwelle des Alters in einer freiwillig bewahrten Abhängigkeit zur Formtradition der italienischen Oper. Auch als er längst den äußeren Zwängen eines Compositore Scritturato, eines professionellen Theaterkomponisten, entronnen war, bewegte er sich noch gern in den Formkategorien der zweiteiligen Arie, der Szene mit Duett und des Pezzo Concertato. Seinem Temperament nach gehörte der junge Verdi zu Donizetti, nicht zu Bellini, dessen Melodien er aus der Distanz des Nichtgemäßen bewunderte. Der früh in Briefen geäußerte Vorsatz, er wolle in seinen Noten charakterisieren, die Töne seien hässlich oder schön, könnte von Donizetti stammen. Wie dieser wollte er zwingende dramatische Wirkungen durch die Musik erzielen. Wie dieser übersteigerte er die Affekte bis an die Grenze des Deliriums. Und wie diesem war es ihm dabei um die Glaubwürdigkeit zu tun, um die menschliche Wahrheit hinter den krausen Bühnenvorgängen des romantischen Musiktheaters. In zwei Richtungen verwandelte Verdi als Musikdramatiker die Belcanto-Oper. Er setzt im Gesang die Sinntragende, die Ausdrucksphrase frei, macht sie innerlich unabhängig vom geschlossenen Zusammenhang der Nummer. Und er macht das Orchester zu einer unabhängigen, epischen Instanz im Zusammenwirken der musikalischen Kräfte. Dabei setzt er wiederum die einzelne Phrase frei. So kann er, ohne den Formenkanon zu zerstören, diesen gänzlich umbilden. Das ist mehr als die Aufhebung der Trennung von Rezitativ und Arie. Die war spätestens bei Bellini und Donizetti vollzogen. Vielmehr schafft sich Verdi durch diese Befreiung der Phrase ein Instrument, um seine Musik ganz in den Dienst der dramatischen Charakterisierung zu stellen. Längere oder kürzere Einheiten können so je nach Bedarf hervorgehoben und gedeutet werden. Schon in den frühen Opern unterstreicht Verdi zentrale Sätze der Agierenden. Reißt er durch ein orchestrales Erinnerungsmotiv verborgene Wunden auf. Später spricht er von Parole scenique, von musikalischen Zwingworten für die Bühne. Wieder hat Donizetti ihm vorgearbeitet. Das Rencontre zwischen Elisabetta und Roberto im Rezitativ vor der Stretta des Duetts erfüllt genau die dramaturgische Funktion solcher Parole scenique, ohne sie musikalisch ganz einzulösen. Verdi selbst hat seine Technik da immer weiter verfeinert. Un ballo in maschera, 1859 im Teatro Apollo in Rom uraufgeführt, an der Schwelle zum Spätwerk entstanden, reflektiert aus dem Abstand noch einmal den eigenen Umgang mit der Tradition. Hier ist das Formelrepertoire noch einmal vollständig eingelöst und zugleich geistreich individualisiert und abgewandelt. Der erste Auftritt Riccardos kann einen Eindruck von dem vermitteln, was Verdi unter Parola scenica verstand. Unmittelbar vor seiner Auftrittsarie verstört ihn der Gedanke an die vergebens geliebte Amelia. Die schmerzliche Regung wird zu einer Pathosformel, einer leidenschaftlichen Geste, die bis in den Anfang der Arie hinein weiterwirkt. Amelia! Tante di ballo. Die beiden Ausschnitte aus der Anfangsszene des ersten Aktes von Un ballo in maschera sind hier so aneinander gefügt, als handle es sich um eine Aria con Pertichini, um eine von anderen Solisten begleitete oder kommentierte Arie, gegliedert in gewohnter Weise in Cavatina und Cavaletta. In Wirklichkeit stehen beide Nummern weit voneinander getrennt. Immerhin mag man das ausdrücklich so bezeichnete Cantabile Riccardos als Auftrittsarie interpretieren, in die sich alsbald die beiden Hofparteien der Anhänger des Statthalters und der Verschwörer eindrängen. Die Führungsrolle Riccardos im Stück wird an keiner Stelle angefochten, auch wenn sich zeitweise das Gegeneinander melodischer Motive so breit macht, dass der Tenor nur schwer wieder auf sich aufmerksam machen kann. Verdi will mit der Eingangsszene das Drama exponieren. Dafür verschmilzt er die Auftrittskavatine mit einem seiner charakterisierenden Ensemble, die sich ja von früheren Concertato-Augenblicken dadurch unterscheiden, dass jede Figur, auch melodisch, ihre eigenen Pläne und Empfindungen weiterverfolgt. Nach dem brillanten Schluss folgt nicht etwa ein knappes, rezitativisches Mezzotempo, das ins Allegro brillante e presto überführte, sondern es entwickelt sich eine ausführliche Szene, die zum geplanten Besuch der Wahrsagerin Ulrika führt. Mehr noch, in dieser Szene bekundet Renato seine Freundschaft zu Riccardo in einer Cavatina, die im Übrigen ganz analog zu dessen Auftrittsarie gebaut ist. Und der Page Oskar singt eine launige Romanze. Natürlich lässt sich der Bogen nicht über eine so lange Distanz halten. Da aber die beiden Cavatinen ohne Stretta bleiben, da sich darüber hinaus die Spannung nach drei kürzeren Solonummern auf ein lebhaftes Finale richtet, hat Verdi dieses Ensemble-Finale ganz in den Linien einer zweistrophigen Cabaletta angelegt. Oh, unverkennbar also gehorcht das berühmte Concertato aus dem Finale des ersten Akts von Un ballo in maschera, das Scherzo o de Follia, bei dem inzwischen die Tenöre alle Versuche des Dazwischenlachens aufgegeben haben, dem gleichen Prinzip wie die beiden Ausschnitte aus der ersten Szene des gleichen Akts. Die Konstellation ist im Grunde dieselbe geblieben. Verschwörer und Freunde belauern sich. Riccardo ist ganz sanguinischer Lebemann. Und da er königliche Macht repräsentiert, fällt ihm hier wie dort die Führungsrolle von selbst zu. Auffallend dagegen die, gegenüber dem Herkommen, veränderte Funktion des Ensembles. Bei Verdi fällt der Moment des Erschreckens. Der engste Freund Renato ist es, der nach Ulricas Prophezeiung als künftiger Mörder Riccardo zuerst die Hand gibt, in eine nur von den Pauken pianissimo artikulierte Generalpause. Seit Rossini drückte das Concertato gerade diesen Augenblick versteinernden Erschreckens aus. Bei Verdi dagegen gruppiert sich das zugleich der verstörten Empfindungen um Riccardos Versuche, die verlegene Situation scherzend zu überspielen. Er löst den Zusammenhang der Stimmen auf, führt die Beteiligten je charakteristisch ein. Die Wahrsagerin drohend gegen die Verschwörer gewandt, diese ganz in sinistre Geheimniskrämerei verstrickt, schließlich der Page Oskar mit schwärmerischer Kantilene, die in getragenen Gesangsphrasen über den aufgeregten Staccato-Sechzehnteln der übrigen gelegt ist. Wie häufiger bei Verdi werden zwei Tempi übereinander geschichtet. Die Wiederaufnahme des Anfangstempos lässt auch hier die Abkunft der Nummer von der zweistrophigen Cabaletta erkennen. Verdi setzt dann aber seine ganze Kunst der Wirkungssteigerung ein, um von Takt zu Takt die Spannung auf den rein musikalisch erzwungenen Schlusseffekt hinzuführen. Eine Spannung, die über den vom Orchester scharf akzentuierten Höhepunkt hinaus in die verebbende Kadenz der ganz auf sich gestellten Singstimmen gedehnt ist. Rossinis Vorliebe für den melodischen Kontrast und Donizettis geduldig kalkulierende Technik der verzögerten Auflösung sind hier zugleich eingelöst und überwunden. Den Abschluss der Musikbeispiele bildet ein Ausschnitt des Duetts zwischen Amelia und Riccardo aus dem zweiten Akt der Oper. Wie beim Roberto d'Evreux ist der Schluss des dreiteiligen Duetts ausgewählt worden. Die Anlage ist beinahe identisch. Mit Verdis Un ballo in maschera ist das Dehnungsvermögen der italienischen Belcanto-Oper erschöpft. Erst in der Auseinandersetzung mit Meyerbeer und später mit Wagner gewinnt Verdi für das italienische Musikdrama ein neues Fundament, ein neues Prinzip, um nach seinem musikalischen Glaubensbekenntnis die Wahrheit auf der Bühne aus der Einbildungskraft zu gestalten. Per inventar il vero. Sie hörten die 18. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte Italienische Oper zwischen Rossini und Verdi von Professor Dr. Norbert Miller. Das Thema der 19. Kollegstunde Konservativ gegen Neudeutsch oder Was heißt außermusikalisch von Dr. Thomas Kabisch.